Fußnote. Der Zirkusdirektor P.T. Barnum, Phineas Taylor Barnum, war als Zirkusdirektor und PR-Genie einer der bekanntesten Händler von spektakelhaften Halbwahrheiten. Kurt Anderson bezeichnet ihn als Begründer des Infotainments. 1841 übernahm der Schausteller das American Museum in New York und machte es zu einem der größten Attraktionskabinette des 19. Jahrhunderts. Jede neue Ausstellung bewarb Barnum durch Artikel in Zeitungen, anonyme Leserbriefe, im Grunde Fake Reviews, bevor es das Internet gab, und ein enormes Aufgebot an Plakaten, auf denen stets Sensation prangte. Von Barnum stammt auch ein Satz, der die USA als Fantasyland perfekt zusammenfasst. Weist eine erfundene Aussage ausreichend Spannung auf und kann niemand beweisen, dass sie nicht stimmt, dann ist es mein Recht als Amerikaner, daran zu glauben. Ende der Fußnote. In den 70er bzw. 80er Jahren beschäftigten sich sowohl der italienische Semiotiker und Schriftsteller Umberto Eco als auch der französische Medientheoretiker und Philosoph Jean Baudrillard ausgiebig mit den USA. Bei beiden hinterließ der Besuch von Disneyland in Los Angeles einen bleibenden Eindruck, den sie in Konzepten über die amerikanische Hyperrealität verarbeiteten. Allerdings kamen sie zu unterschiedlichen Schlüssen. Laut Eco bringt die Hyperrealität authentische, echte Kopien hervor, beziehungsweise muss die amerikanische Einbildungskraft, die nach dem Wahren und Echten strebt, das absolut Falsche erzeugen, um das Wahre und Echte zu bekommen. Baudrillard wiederum erklärte, Hyperrealität sei etwas Reales ohne Ursprung oder Realität und somit eben etwas grundlegend anderes. Beide bezogen sich in ihren Texten auf den französischen Philosophen Louis Maran, der schon vor ihnen in Disneyland gewesen war und diesen Ort als degenerierte Utopie bezeichnet hatte. Eine degenerierte Utopie ist eine in Mythenform realisierte Ideologie. Demnach tut Disneyland nur so, als sei es utopisch. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um den Schauplatz einer ideologisch wohldurchdachten Inszenierung, die den Besucherinnen einen Mythos verkaufen will. Demzufolge erklärt Eco zum Beispiel, dass die Einkaufsstraße, über die man den Park betritt, sich als eine fantastische Kulisse präsentiert und uns spielerisch in eine scheinbar magische Welt lockt. Doch in den Häusern findet man nur verkleidete Supermärkte. Disney verfälsche nicht die Realität außerhalb des Parks, sondern was gefälscht wird, ist unsere Kauflust, und in diesem Sinne ist Disneyland wirklich die Quintessenz der Konsumideologie.